Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Thank you.

kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Thank you.